Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 488, wo alle hassen, da muss man prüfen. Ja, ja, Thema heute: Bluetooth gehasst und unabdingbar, ja, und Stadia startet. Was ist das für ein Wort hier? Stadia startet. Ja, und da gibt es auch jede Menge Probleme. Da haben wir wieder viele News und in der Community war auch was, natürlich. Und die App der Woche, klar. Diesmal eine Anwendung, ja? Also kein Spiel. Tja, also ich versuche mich heute mal ein bisschen kürzer zu fassen als normalerweise. Mal sehen, ob mir das gelingt oder wie normalerweise eben auch nicht. Ne? Stadia startet, möchte ich mal zuerst bringen. Und zwar, es ist ja schon für Google-Verhältnisse relativ schnell über die Bühne gegangen. Jetzt ist Stadia offiziell gestartet. Dazu benötigt man dieses Stadia, das Starter-Kit oder sowas. Ja, also das Teil, wo mit Controller und dem Chromecast Ultra zusammen ausgeliefert wird. Warum man dieses braucht, komme ich gleich noch dazu. Am Anfang werden Games bis zu 4K und 60 Frames pro Sekunde angeboten, was natürlich sehr gut ist. Die Praxis habe ich immer noch nicht gesehen und ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch. Momentan gibt es nur 12 Spiele jetzt beim Start. Es wird demnächst noch wesentlich mehr geben, aber momentan sind nur 12 Spiele drauf. Die interessantesten Spiele, die sonst noch angekündigt sind, sind auf jeden Fall Doom und Doom Eternal, denn da wird man sehen können, ob eben hier für mich das wichtigste Genre, First-Person-Shooter, hier bedient werden können mit diesem Teil und ob das Ding da natürlich auch überhaupt geeignet ist für E-Sports beispielsweise. Beides versehe ich noch mit einem riesen Fragezeichen, da bin ich äußerst skeptisch und die Aussagen, die da von manchen getätigt wurden, die eben bei Google auch arbeiten, dass man mit AI hier die Reaktion der Spieler voraussieht, da sehe ich, muss ich ehrlich sagen, da bin ich extrem skeptisch, ja. Das wird so nicht funktionieren bei Shootern, definitiv nicht. Zumindest nicht bei den guten Spielern. Bei den schlechteren Spielern natürlich schon. Oh, oh, oh. Es kommt wieder was da aus mir heraus, ja. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das schon seit Jahr und Tagen ein Riesenproblem ist. Da wird um jede Millisekunde gekämpft, ja. Da werden spezielle Mäuse die sehr schnelle Reaktionszeit haben, die Monitore müssen extrem schnelle Reaktionen haben, die Tastatur auf jeden Fall natürlich auch. Ja. Und jetzt haben wir hier ein System, das über verschiedene Konzepte miteinander verbunden ist. Bluetooth ja erstmal nicht. Momentan braucht man ein Kabel und das ist auch gut so, denn alleine schon die mögliche Verzögerungszeit von Bluetooth ist einfach zu hoch. Da wird man weggeputzt werden, noch bevor man überhaupt weiß, was Sache ist. Ja? Und genau das ist das Problem, wo wir hier sehen mit dieser Latenz. Ich habe das auch letzte Woche schon mal angesprochen. Da habe ich gesagt, Mensch, ich bin so gut bei Call of Duty Mobile. Woran könnte das liegen? Ja. Ich bin schon gut bei so First-Person-Shooter. Ja. Nur, das ist wirklich extrem, ja, also fast jedes Spiel habe ich die meisten Abschüsse und so weiter und da bin ich skeptisch, ja, wie würde man sagen, ich bin zwar gut, aber so gut bin ich jetzt auch wieder nicht, ja, und ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass ich eben hier mit einem Smartphone hier also ein schnelles, performantes Gerät habe und andere, die eben mit ihren 4 GB und 6 GB Modellen hier auftrumpfen, ja, wo eben die Performance bei beiden nicht so hoch ist. Ich weiß nicht, wie die das Spiel erleben, aber ich kann mir das vorstellen. Ich habe das am Computer früher auch schon mal erlebt, ja, wenn man da mit einem unterdimensionierten System reingeht, ja, dann macht es auf einmal Bumm und man ist tot, man ist kaputt und weiß gar nicht, was passiert ist. Und dann, irgendwann sieht man es dann in der Wiederholung, ja, weil es gab keine Reaktionszeit, weil in dem Moment, man ist bereits schon tot, bevor man überhaupt die Gegner gesehen hat, sozusagen. Ja, also, das ist nun mal so. Und hier sind eben diese Probleme. Und ganz ehrlich gesagt, das sind die Games, die eben auch Leistung definieren. Ja, ein Brettspiel oder so, das mag ohne Probleme auf allen möglichen Plattformen laufen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das sind keine High-End-Games. Das sind eben die Shooter. Auch Tom Clancy's, die Tom Clancy-Reihe, Ghost Recon, Rainbow Six Siege, Splinter Cell, Blacklist und so weiter. Das sind sehr interessante Sachen. Aber eventuell auch diese Jump-and-Run-Games, Tomb Raider beispielsweise auch hier. Wobei, ist eigentlich kein Jump-and-Run-Game, aber trotzdem. Ja. Shadow of the Tomb Raider vielleicht. Und Rise of the Tomb Raider. Ja. Auch die sind auf einer Liste für zumindest mal für später. Und da ist es auch so eine Geschichte, da ist absolutes Timing erforderlich. Nur ist da so, dass da keiner mitspielt. Und dann wird es ja natürlich genau, ist genau das Problem. Dem seine Latenz plus eure Latenz, ja, plus die Latenz von den beiden Servern, die da dazwischen hängen, ja, Übertragungsweg und so weiter und so weiter. Und schon haben wir ein wirklicher Faktor, wo dann das Zusammenspiel nicht mehr in einem akzeptablen Rahmen funktionieren kann. Ganz schnell geht das. Ja. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht so einfach. Ich bin gespannt, wie Google das eben auf die Reihe bekommt. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es geht. Das ist sicherlich möglich. Nur erfordert das auf jeden Fall ein anderer Ansatz als die Bewegung von Nutzern per AI vorhersagen zu lassen. Das wird so nicht funktionieren. Meine Prediction. Der Preis ist schon fast Nebensache, muss man sagen. Oder auch nicht. Man kriegt diese Founder Edition, ja. Gibt es das für 9,99 € pro Monat. Und das eben mit momentan mauen Spielen. Gut, es gibt immer wieder mehr, aber es ist schon eine Ansage. Also da muss ich ja auch Stadia mit PSN und so weiter messen lassen, wo ich auch jede Menge Spiele immer kostenlos bekomme für mein Abo. Ja, PlayStation Plus und so weiter und so weiter. Und jetzt hat Google auch noch einige Probleme hier am Anfang. Es gibt sehr viele fehlende Features, die versprochen worden sind, sei das jetzt dieses Wireless Gaming stattdessen mit Kabel, wobei da bin ich, wie gesagt, noch froh drum. Aber das größte Manko ist momentan Chromecast Ultra. Die alten Chromecasts funktionieren noch nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Chromecast Ultra habt, reicht das nicht, wenn ihr einfach den Google Stadia Controller holt. Nein, ihr braucht das Kit zusammen für die Founders Edition für 129, wo der neue Chromecast Ultra und Pad mit dabei ist. Das ist herb, eine herbe Enttäuschung für viele. Die Leute, die jetzt sagen, nein, ich möchte das nicht haben, die müssen eben jetzt noch warten, bis eben mal die Hardware vom Chromecast Ultra geupdatet wird mit Firmware. Also die Software wird geupdatet, nicht die Hardware. Und dann wird es wohl funktionieren. So wird es momentan jedenfalls gesagt. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Ich bin da noch etwas skeptisch, weil was hält denn Google zurück oder was hat Google zurückgehalten, das schon vor dem Start von dem Founders Edition Paket auszuliefern, dieses Update? Gibt es da möglicherweise doch noch Probleme, die nicht mit dem Standard, mit dem alten Chromecast Ultra gelöst werden können? Ja? Ist in den neuen Chromecast Ultras, die da ausgeliefert werden, doch was anderes noch? Sind die optimierter? Hardware-mäßig, das wird sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal rauskommen. Auf jeden Fall trübt es doch die das Vertrauen in dieses System momentan sehr, sehr stark. Was alles versprochen wurde und was wir jetzt haben momentan, ist eine abgespeckte Version von dem, was versprochen wurde. Ja. Ich weiß zwar schon, dass Google hier unter Zugzwang ist und ich finde es auch gut, dass sie sich beeilt haben, mit diesem System rauszubringen. Ich halte nicht viel von zu langen Releases, ganz klar, aber es muss dann auch schon entsprechend was bringen von dem, was ursprünglich mal versprochen wurde. Ja. Mal gucken. Gut, ehrlich gesagt, mit 12 Games für 95 wird sowieso für die meisten User vollkommen unattraktiv sein. Ich denke, hier muss Google sehr, sehr viel nachholen, denn der Ruf ist schnell ruiniert, ganz schnell, und dann ist es vorbei mit dem Dienst. Ja, also die Gamer sind da, also die echten Gamer, die Hardcore-Gamer, die sind da wirklich gnadenlos. Da geht's, gucken, probieren und dann wird entschieden, weg oder weiter. Und zwischendrin gibt's nichts. Hart, aber fair. Bluetooth, gehasst und unabdingbar. Ich glaube, Bluetooth ist eins von den Funktionen, die eigentlich jedes Smartphone hat, egal ob ein iOS-Gerät oder ein Android-Gerät oder sogar ein uraltes Handy, ja, gab es da schon mit Bluetooth, ja, Technologie von Sony beispielsweise, um Headsets anzuschließen etc. Und trotzdem hassen es die Leute. Ja. Aber sie können gar nicht ohne Bluetooth leben. Ja, denn was hat denn alles Bluetooth? Smartwatches, verdammter Pokémon Go Plus beispielsweise, ja, wird über Bluetooth verbunden. Die Autosysteme werden häufig über Bluetooth verbunden. Ja, nicht auszudenken, wenn ich kein Bluetooth hätte, dann hätte ich auch kein Telefon im Auto sozusagen, keine Musik. Ja, nix. Alles wird über Bluetooth vom Smartphone gesendet. Da müsste ich ja sogar noch einen Radiosender einschalten. Das geht ja gar nicht. So schlimm ist das. Und trotzdem hasst man das. Ja. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass, wie jetzt ihr eben gesagt, am Anfang eben Bluetooth das Schlimmste war, was es wirklich gab. Ich weiß noch, als die ersten Bluetooth-Headsets rauskamen und da habe ich das verbunden mit meinem Gerät und das Gerät war innerhalb von 2 Stunden leer, was vorher mindestens einen ganzen Tag gehalten hat. Ja, das war wirklich massiv. Ja, und dann habe ich erstmal aufgehört mit dem Bluetooth und habe gesagt, nee, Bluetooth kommt mir nicht mehr für die Nutzung in Frage, weil da kann man ja nichts mit anfangen. Das ist vollkommen sinnlos, sowas zu benutzen. Ja, ja, aber dann kamen ja die Verbesserungen. Ja, mittlerweile sind wir ja bei Bluetooth 5 angelangt. Das ist mit diesen alten Bluetooth-Geräten gar nicht mehr zu vergleichen. Ja, wir haben ein Low Energy Profile, ja, das heißt, dass zum Beispiel sowas wie die Smartwatches einfach das Smartphone nicht mehr leer saugen und auch die Smartwatches nicht mehr so viel Strom benötigen, ja, trotzdem bleibt die Funktion erhalten, also da hat sich schon ziemlich viel getan und deswegen bleibt Bluetooth auch immer der wichtigste Verbindungsweg bei Smartphones momentan überhaupt. Ja. Und klar, jetzt dann, wo auch die Headsets kamen, die 3,5 mm Klinkenstecker gehen langsam, aber sicher weg. Und dann bleibt es nur noch mit dem Dongle oder eben mit Bluetooth. Aber die meisten sind eh schon auf Bluetooth-Headsets umgesattelt. Auch neue Protokolle haben das versüßt. Ja, LDAC beispielsweise von Sony oder aptX HD. Auch hier die Latenzzeit wurde verringert, wenn man das zum Beispiel für Video angucken nutzt, ja, dann stimmen die Lippenbewegungen trotzdem noch überein. Und High-End-Kopfhörer, die einen unglaublich genialer Sound bieten, ja, wie zum Beispiel die Sony MD-1000X und Nachfolgemodelle, Das alles führt dazu, dass man eben auch die Schwierigkeiten beim Bluetooth in Kauf nimmt. Und die Schwierigkeiten sind das Koppeln von diesen Geräten, ja, die das nervt. Oftmals kann man eben ein Gerät nur auf ein Gerät oder maximal zwei Geräte koppeln. Selbst teure Bluetooth-Geräte kann ich beispielsweise nur auf ein Smartphone und ein weiteres Gerät für Anrufe beispielsweise koppeln. Ja? Aber nicht zwei Geräte für die Audioübertragung von Musik beispielsweise. Ja? Für ein Gerät, das um die 300 Euro kostet, sollte man das eigentlich erwarten. Ja? Andere wiederum haben zwar genug Speicherplätze drin, aber haben immer wieder Schwierigkeiten, sich dann auch tatsächlich aktiv und automatisch mit dem Gerät zu verbinden. Ja? Also es kommt so viel hier zusammen an Schwierigkeiten, dass halt es dazu führt, dass man immer wieder etwas, naja, sich aufregt drüber, wenn mal wieder das Koppeln bzw. das anschließende Benutzen nicht hundertprozentig klappt. Ja. So ist das. Zum Glück sind die meisten Geräte mittlerweile so weit, dass es okay ist. Ja. Aber ich muss sagen, dass nicht die Übertragungstechnologie Bluetooth an sich schuld ist an diesen schlimmen Zuständen, sondern meistens eben die Implementierung der Protokolle. Und da schenkt sich Android und iOS oft nicht viel. Und das ist eben auch ganz klar deswegen so, weil die Firmen lieber ihre eigenen Bluetooth-Geräte verkaufen wollen, als dass die Geräte von anderen unterstützt werden. Samsung beispielsweise hat ja den Bock abgeschossen mit seinen Samsung TV-Geräten, zumindest die H-Reihe aus dem Jahr 2016. Ich weiß nicht, ob es bei den neuen genauso noch so ist, die zum Beispiel die Soundbars zwar über Bluetooth ansprechen, aber nur Samsung Soundbars angesprochen werden können über Bluetooth. Alle anderen muss man über Kabel mit dem optischen Digitalausgang anschließen. Das ist unglaublich, das ist eine Nötigung. Keine Ahnung, warum da auch nicht mal hier so ein Verbraucherschutz da dazwischen geht. Eine riesengroße Sauerei. Aber es sind halt immer wieder dieselben Intentionen, die dazu führt, dass man sagt, okay, unsere Bluetooth-Geräte, die unterstützen wir 100%. Und wenn bei den anderen Bugs sind, dann ist es halt so, ja, offenbar, ne? Statt dass man sich auch tatsächlich strikt an die Bluetooth-Vorgaben hält von diesem Bluetooth-Konsortium und alle Schnittstellen regelgerecht und standardmäßig anspricht, so wie es gehört, dann würden nämlich alle Geräte auch standardmäßig laufen, ja, ohne größere Probleme. Das ist es. Ja. Und das ist auch die einzige Erklärung, weil das selbst bei so Firmen wie Apple eben das Bluetooth-Protokoll so schlampig gemacht wurde. Ist ja nicht so, dass Apple nicht könnte. Ja. Tja. Gut, so viel mal zu dem Bluetooth. Vielleicht habt ihr da auch eigene Erfahrungen dazu. Sicherlich habt ihr die. Vielleicht habt ihr irgendwas Kurioses zu diesen Bluetooth-Geschichten. Ja? Ich hab zum Beispiel was. Immer wenn ich hier nach Bluetooth-Geräte suche, ich weiß nicht wieso, dann kommt hier eine Bluetooth-Soundbar des Nachbarn in mein Display. Weiß nicht, ob der das auf Dauer suchen gestellt hat, weil normalerweise dürfte ich das dann gar nicht sehen. Da ist wohl ein Dauersuchmodus eingeschaltet. Also man könnte sich jetzt einfach hier mit dieser Soundbar verbinden und dann mal den kräftig mit der eigenen Musik einheizen. Ja, das mache ich natürlich nicht, weil ich bin ja nett. Ja. Aber kurios ist das schon und vielleicht wissen da manche gar nicht, dass ihre Bluetooth-Geräte offen sind, ja, und dass man sich damit verbinden kann und juhu. Ne? Okay, ich gehe jetzt mal zu den News. Das Motorola Razr mit echtem Faltdisplay ist jetzt draußen, ja. Ursprünglich hat man ja gedacht, dass es so ein Klapphandy wird, wie eben früher mal, ne, und entweder mit Tastatur unten oder aber eben mit einem getrennten Bildschirm. Das wäre schon mal okay gewesen, aber es ist ganz, ganz anders. Es ist tatsächlich ein faltbares LCD-Display, so ähnlich wie man das von Samsung jetzt da gewohnt ist mit dem Galaxy Fold. Ja, ist tatsächlich so. Und das hat mich doch sehr verwundert. Faszinierend allemal. Ich bin allerdings extrem skeptisch, was die Haltbarkeit dieses Displays betrifft. Ja. Es gibt noch ein weiteres kleines Display. Wenn man das zugeklappt hat, sieht man also auf der Oberseite, so, ich denke mal, das ist ein AMOLED-Display, weil das auch immer an ist. Und dort kann man dann zum Beispiel Uhrzeiten, Hintergrund und so weiter sehen. Ja, und auch solche Standard-Notification-Bar-Anzeige, wenn ich das mal so ausdrücken will, seht ihr hier im Bild dann auch. Und damit hat man klar die Leute überrascht, ja, dass es eben jetzt ein faltbares LCD-Display ist. Und die Daten, naja, okay. Man hätte es ja schon denken können, dass dieses Gerät eben nicht für die wahren Technikfans ausgelegt ist, die eben auf Leistung gehen. Keine Ahnung, für wen das Gerät eigentlich ist. Komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Es wird ausgeliefert mit Android 9, 6,2 Zoll OLED-Display intern, also das, was faltbar ist. Außen ist ein 2,6 Zoll G-OLED-Display, was immer das auch heißt. 800x600 Bildpunkte Auflösung, Qualcomm Snapdragon 710. Und spätestens jetzt wisst ihr, okay, Midrange. Weiter geht's mit 128 GB Speicher und nur 6 GB RAM. Auch hier Midrange-Zeichen. Ja. Die Kamera ist eine ganz einfache 16-Megapixel-Kamera. Ja, Single-Kamera, ganz einfach, fertig. Und eine Selfie-Kamera mit 5 Megapixeln. Ansonsten gibt es auch keine weiteren Highlights. 2510 mAh Akku. Okay, bei der Ausstattung wird es sicherlich ausreichend halten. Weiß nicht, wie sich das mit dem Always-On-Display von der Vorderseite hier verhält, wie viel Strom das zieht, aber ich denke, dass wir da strommäßig, akkumäßig keine großen Schwierigkeiten verursachen, USB-C. Ja, und das einzige weitere Highlight von dem Ganzen der Preis sein, denn ich fasse es gar nicht, also bei diesen Leistungsdaten, ja, traut man sich den Preis hier kaum zu sagen. Ich habe auch wirklich noch eine Zeit lang geguckt, ob der auch wirklich stimmt. Und er ist von verschiedenen Seiten auch unabhängig voneinander bestätigt worden. Das Teil kostet rund 1.500 Dollar. Für ein Midrange Gerät mit Mauerausstattung ist das natürlich schon ein Hammer. Also, wer gibt es aus? Weiß nicht, Poser, die das neueste faltbare Display haben wollen und hier so zeigen, so zack, zack, guck mal hier, zack, zack, zack, da, ne? Und wenn sie dann was spielen wollen, dran, oh nein, tut mir leid, mein Handy ist nicht stark genug, ja, ich werde bei Call of Duty Mobile gepawnt, ja, tut mir leid, das kann ich mit dem Gerät nicht machen, aber dafür, ne, kann ich das auf und zuklappen, ne, kann man es an meinen Bart halten, mein Hipsterbärtchen, also ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, ja. Schade eigentlich um das Gerät. Wenn das Gerät 699 Euro kosten würde, ja, dann wäre das sicherlich für eine größere Zielgruppe ansprechbar, ja, aber hier dieses, weiß nicht, also keine Ahnung. Dann würde ich noch lieber, dann wäre es doch irgendwie auch für die Hipster eigentlich noch viel cooler, wenn man ein echtes Motorola StarTech oder dieses Razer da, das Original da nutzen würde. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, das auf jeden Fall, das wäre doch noch viel cooler. Ja, aber das sehe ich, weiß nicht. Also, naja. Gut, also weiter. Schnell alles löschen. Der Wire Messenger sitzt nun in den USA. So schnell kann es gehen, ja. Wire irgendwie noch vor nicht allzu langer Zeit von Edward Snowden himself, ja, als die maximal mögliche Schutzbarriere gegen die bösen Staaten, ja, gelobt und jetzt in Hand der USA. Und damit natürlich auch den US-Gesetzen und das, was man China auch immer so vorwerft, ne, dass sich die Firmen verpflichten, dort eben mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten, ist in den USA auch gang und gäbe. Auch die US-Firmen müssen natürlich, auch nach dem Patriot Act natürlich insbesondere, mit den der Regierung zusammenarbeiten und müssen dort auch Zugriff auf entsprechende Daten nach Anordnung rausgeben. Ganz einfach, so ist das nun mal. Und genau diesem Mechanismus unterliegt jetzt auch Wire und damit ist der Messenger natürlich nicht mehr dieser vertrauenswürdige Messenger, den Edward Snowden für zum Beispiel Human Rights Aktivisten eben empfohlen hat. So sieht es aus. Tut mir furchtbar leid. Ja. Ich meine, damit ist er nicht unbedingt unsicherer als viele andere Messenger und wahrscheinlich immer noch viel, viel sicherer als sowas wie WhatsApp oder sowas. Ne? Aber wisst ihr, die Voraussetzungen waren ja auch andere. Ja? Also ich meine, sind wir mal ehrlich, ich brauche jetzt keinen solchen Schutz, ja, wie jetzt beispielsweise hier in Edward Snowden, ja, weil die Katzenbilder, die ich verschicke, interessiert keine Sau außer mir und dem Menschen, den ich die schicke vielleicht. Ja. Und ja, gut, es gibt vielleicht ein paar Leute, die würden sich dann Spaß damit machen, ja, mit den Sachen, die ich hier raushaue. Ja, aber das ist kein großer Grund, hier jetzt groß angelegte Angriffe zu machen. Aber glaubt mir, wenn ihr ein Human Rights Aktivist seid oder andere kritische Organisationen ihr steht im öffentlichen Interesse, ja, dann werdet ihr nicht nur von einer Regierung angegriffen und nicht nur von Regierungen, sondern auch von wirklich sehr fähigen Hackern. Und dann wäre sowas, so eine Nutzung von einem normalen Messenger käme, dann könnt ihr das auch gleich auf eine Postkarte schicken, schreiben und was weiß ich, per Post vervielfältigen lassen, dann Rundmail machen. Also furchtbar, geht nicht. Ja? Könnt ihr nicht machen. Also ihr habt einfach andere Voraussetzungen. Ja? Wenn ihr Edward Snowden seid, dann müsst ihr aufpassen, dass euch eure Armbanduhr nicht abhört. Ja? Wenn ihr einfach nur 0815 braver Otto-Normalbürger seid, dann könnt ihr euch darauf reinsteigern, dass euch ein böser Hacker an die hacken möchte. Ja, so, das ist der Unterschied. Also Wire, wenn ihr wirklich brisante Daten habt und die Daten auch wichtig sind, so wichtig, dass ihr sie extrem schützen müsst, könnt ihr gleich Wire löschen und alle Daten auch löschen, denn jetzt seid ihr im Reich des Bösen. Nein, im Reich des Guten oder im Reich des bösen Guten gelandet. Schnell alles löschen, sonst seid ihr verloren. Portabler DAC für Smartphones, die versprochene Qualität. Ja, ich habe es eben ja schon mal gesagt, angedeutet, Bluetooth und Übertragungsqualität, dass es da dann so spezielle Protokolle gibt, LDAC beispielsweise, AptXHD und so weiter und so weiter. Die sind daraus geboren worden, dass die Leute immer wieder darauf hingewiesen haben, ja, Moment mal, also eine Übertragung per Bluetooth kann niemals so gut sein, ohne spezielle Protokolle und Komprimierungsverfahren kann niemand so gut sein wie eine Anbindung an einen Klinkenstecker. Das ist falsch. Klipp und klar falsch. Und das habe ich auch schon immer wieder gesagt. Denn die Qualität, wenn ihr das anschließt mit einem 3,5 mm Klinkenanstecker, steht und fällt mit dem verbauten digitalen Analog-Konverter. Weil da seid ihr darauf angewiesen. Während bei Bluetooth die Signale digital via Bluetooth übertragen werden und dann im Gerät sozusagen umgesetzt werden in analoge Signale und dort der DAC mitverantwortlich ist und geht davon aus, in einem 300-Euro Sony-Kopfhörer ist der DAC verdammt gut, ja, ist es eben so, dass die allermeisten Hersteller einen grausenlichen DAC einbauen. Da ist die Soundqualität naja, sagen wir mal, gelinde gesagt, bei vielen unter dem, was man eigentlich mit MP3-Dateien überhaupt erreichen könnte. Also FLAC-Dateien braucht ihr manchmal gar nicht mehr anzuhören auf den meisten Geräten, weil die Qualität, die rausgegeben werden kann, gar nicht die bestmögliche FLAC-Qualität, noch nicht mal die bestmögliche MP3-Qualität erreichen kann. Ja? Und das ist ziemlich traurig. Und deswegen bei DxOMark haben die auch angefangen, hier den Sound zu testen. Und da waren auch jetzt, die Liste ist noch relativ klein von Geräten, die getestet wurden, da waren auch die Ergebnisse ziemlich verhalten, was hier die Bewertung anbetrifft. Und das zu Recht, auch die, wo man eigentlich denkt, dass sie sehr, sehr gut sind, entpuppen sich auf einmal als nicht ganz so toll, wie man eigentlich gedacht hat. Sony beispielsweise müsste man doch denken, ja, dass die im Audiobereich absolut top sind, weil wer dies, wie gesagt, die Kopfhörer kennt, der müsste denken jetzt, also best ever. Ja. Und was dann herauskam, war die schlechteste Bewertung von allen Smartphones. Ja. Und das ist echt bitter. Ja. Vor allem stark aufgefallen sind die Dynamik, ja, die einfach sehr schlecht war. Die Artefakte hingegen waren sehr gut. Das heißt, die wurden, da wurden nicht sehr viele Artefakte beim Soundtest gefunden. Aber wie gesagt, ziemlich viel Probleme bei den beim der Sounddynamik. Ja, und das ist wirklich schlimm. Ja. Und so unterschiedlich sind eben da dann eben auch die Bewertungen des DAC beziehungsweise des Soundausgangs, und das ist eben auch von dem DAC her ausgeschuldet, dass da immer alles daneben geht. Ja, ich habe das schon so oft gesagt, der muss entstört sein, da muss ein guter DAC verbaut sein, ja, sonst ufert das aus. Ja, ich weiß nicht, viele Leute scheinen nicht zu verstehen, dass nach dem Anschluss, ja, oder nach der Umwandlung das Signal analog vorliegt. Ja, und da muss man dann aufpassen. Alles, was danach kommt, abgeschirmte Kabel, ja, und so weiter, gute Verbindung, ja, saubere Buchsen, und. Ja. Und zusätzlich halt eben die Umwandlung von digitalen Analogkonverter, wer früher mal so ein Keyboard hatte beispielsweise und damit zu tun hatte, quasi die digitale Ausgabe in analoge Signale umzuwandeln, zum Beispiel um das an einer Stereoanlage oder Ähnliches hörbar zu machen, der weiß, wo das Problem liegt. Ja. Ist massiv. Rauschen, Fehler bei der Konvertierung und. Deswegen kam auch oftmals die Ernüchterung, als die ersten CD-Player rauskamen. Ja, erst hat sich das ganz gut angehört und dann auf einmal hat man festgestellt, ja, Moment mal, das sind ja voll die die Fehler zu hören, ja, so. Irgendwie hören sich die E-Gitarren nicht nur nach E-Gitarre an und so weiter. Und dann haben die Hersteller auch angefangen, teure und vernünftige DAC-Chips einzubauen. Ja, bis heutzutage gibt es noch diesen billigen CD-Player. Komischerweise hat sich das bei den DVD-Playern bei Audio auch verschärft, weil die da keine Rücksicht mehr drauf nehmen, für den Analogausgang eben, sondern nur noch für die digitale Weiterleitung zum 5:1 Dolby Surround-System. Ja. Dann hört man eben da massive Unterschiede. Und wenn ihr so einen CD-Player aus der Zeit nimmt, wo die CD-Player, sagen wir mal, 4 Jahre etwa auf dem Markt waren, ja, und vergleicht das heute mit dem besten und teuersten DVD-Player, den ihr finden könnt, dann hören sich die besten, teuersten DVD-Player, wenn ihr dort eine Audio-CD abspielt, hören sich an im Vergleich dazu wie eine Audiokassette. Ja, furchtbar grauselig, ja. So sieht's aus. Und das ist eben alles mit dem DAC. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gibt's einen externen DAC für euer Smartphone. Richtig. Das klickt ihr dran an eure USB-C-Buchse und dort ist dann eben ein 3,5 mm Klinkenstecker dran mit 1,8 Volt Output und ein 2,5 mm Klinkenstecker mit 2 Volt Ausgang. So. Und ich bleibe jetzt mal im 3,5 mm Klinkenstecker und dann wird eben dort das digitale Signal vom USB-C Ausgang richtig gut umgewandelt mit einem vernünftigen DAC-Chip. Ja. Und zwar mit zwei CS43198 DAC-Chips, die eben eine Störrate haben, eine Verzerrungsrate von 0,0008%. Das heißt, hier könnt ihr dann zumindest theoretisch sagen, ich höre einen Unterschied zwischen 256 Megabit oder Kilobit MP3, ich kriege das immer durcheinander, und 320 Kilobit. Ja. Ansonsten könnt ihr es nämlich bei den meisten nicht hören. Da stellt ihr euch nur vor, dass ihr es hören könntet. Ja. Da sind wir wieder bei subjektiven und objektiven Tests. Ne? Gilt auch für die Audio-Dinger. Sowas kann man oftmals nur objektiv im Labor testen. Vielleicht auch deswegen hat sich eben so hartnäckig das Gerücht gehalten, dass Bluetooth-Sound über LDAC und AptX irgendwie geringfügig schlechter wäre als über Klinkenstecker. Das Telefon müsst ihr mir mal zeigen. Das gibt's nämlich nicht. So, war das bei Kickstarter oder Indiegogo? Ich glaube, Indiegogo war's. Genau, Indiegogo. Was sag ich immer Indiegogo? Das ist, glaube ich, was anderes. Indiegogo. Und dort kann man sich an der Finanzierung beteiligen. Ich gucke mal, wie die gerade stehen, ob da schon was zu sehen ist. Ich kann da jetzt leider nichts erkennen, wie da die Finanzierung gerade steht. Aber dort könnt ihr auf jeden Fall euch eintragen, damit ihr das Teil auch bekommt, wenn es denn gemacht wird. Ist ja immer ein bisschen Schwierigkeiten. Ob diese Projekte dann auch tatsächlich rauskommen, wäre jedenfalls sehr vernünftig wenn das funktionieren würde und wenn das rauskommen würde, dann könnte man tatsächlich mal guten Sound hören auf dem Smartphone. Ob man es tatsächlich braucht draußen, weiß ich nicht. Gut, E-Reader von Xiaomi, das mache ich mal ganz kurz. Tatsächlich will Xiaomi einen E-Book-Reader rausbringen, so wie etwa der Kindle E-Reader. Also tatsächlich nur ein E-Reader mit E-Ink-Display, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen spät. Wenn ich da denke, ich habe hier auch ein Oyo liegen und irgendwie habe ich immer eine Abneigung, das Teil in die Hand zu nehmen, keine Ahnung, weil ich habe alles auf dem Smartphone, warum sollte ich mir das dann dort aus angucken und der ganze Hickhack mit Übertragen von einem Gerät aufs andere und bla bla bla, das ist alles viel zu stressig und dann nehme ich dann doch einfach das Smartphone und lese es dann, auch wenn das Smartphone-Display natürlich viel schlechter geeignet ist zum Lesen. Aber ich glaube, Xiaomi ist da ein bisschen zu spät dran. Aber naja, Xiaomi tut es nicht stoppen. Die machen ja jetzt auch ein Aquarium, ja. Ihr könnt hier auch das per Crowdfunding finanzieren. Das wird garantiert finanziert werden. Das Xiaomi Aquarium, ja, klein für wenige kleine Fische geeignet. Ja. Alles komplett mit Pumpe und allem, was man braucht dazu. Und die Pumpe kann auch versorgt werden über USB mit einer Powerbank beispielsweise. Das heißt, das ist überhaupt gar kein Problem, auch das eine USV, ein selbstgemachtes dazwischen zu machen, wie ich das ja mal bei meinem Smart Speaker gemacht habe, zum Wecken. Ja. Das heißt, ich habe da zwischen der Stromleitung und dem Gerät eine Powerbank als USV benutzt. Also wenn der Strom ausfällt, läuft es einfach noch 10 Stunden über die Powerbank. Ja. Und wenn nicht, dann läuft es halt quasi ja, direkt über diese Powerbank mit der Stromversorgung, kein Problem. Das geht bei vielen Powerbanks. Und somit ist man dann sicher, dass im Falle eines Stromausfalls, wenn man nicht daheim ist, die Fische auf einmal auf dem Buckel oben schwimmen. Ne? Also, ja, genau. Ja, so ist das. Okay, ich glaube, das wird nicht der Weisheit letzter Technikentschluss sein, aber Xiaomi macht ja auch Toiletten, warum also nicht auch ein ein Aquarium, ja. Aber das Xiaomi Mi 10, da sind ein paar mögliche Bilder aufgetaucht, wie es denn aussehen könnte. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, weiß man nicht genau. Sieht aber zumindest mal plausibel aus. Ja. Der Bildschirm ist auf beiden Seiten richtig abgerundet. Also Waterfall-Display ist das wohl. Ja. Das heißt, nennt man das wohl, das heißt richtig komplett rund um die Biegung, um die erste. Ja. Interessant, meiner Meinung nach. Sieht schon genial aus und wäre auch eine logische Konsequenz nachdem Huawei ja sowas auch schon jetzt angeboten hat mit dem Mate 30. Und ein Stereo Lautsprecher sollen drin sein. Die vermuteten Xiaomi Mi 10 Specs sind ebenfalls logisch für so ein Flaggschiffgerät. 6,7 Zoll AMOLED Screen mit Quad HD Resolution und ein Snapdragon 865 Prozessor, also der schnellste Prozessor, der dann zum Erscheinen von diesem Gerät auf dem Markt ist. 12 GB RAM. Sehr schön und auch plausibel bei Xiaomi. 128 bzw. 256 GB interner Speicher, Triple-Kamera mit 108 Megapixel, 16 Megapixel und 8 Megapixel und 25 Megapixel Front-Facing-Kamera und ein On-Screen-Fingerprint-Reader. Das heißt, hier auf dem Display einen Daumen drauf und damit das Gerät entsperrt. Also, mehr weiß man jetzt noch nicht, deswegen lasse ich es auch mal. Plausibel klingt es allemal. Und wenn es tatsächlich so ist, ist das ein richtig schönes Gerät mit richtig guten Leistungsdaten. Bei Xiaomi, wenn man da an die Preise denkt, könnte es durchaus ein Kracher sein. So, Huawei hat auch wieder was Neues. Das MatePad ist jetzt offiziell oder wird offiziell am 25.11. rauskommen. Das hat die Firma jetzt bekannt gegeben. Das MatePad wird schon heiß erwartet. Die Leistungsdaten, da sind noch ein paar Diskrepanzen. Das Einzige, was zuverlässig zu sein scheint, ist, dass ein Kirin 990-Chip verbaut ist, was schon mal Gutes vermuten lässt. Und da immer wieder Bilder auftauchen mit einem Stift von Huawei, wird es wohl auch mit einem Stift benutzbar sein. Ja, mehr weiß man jetzt noch nicht. Auffällig ist nur die eingebaute Kamera, die so wie beim Honor View 20, also so ein Hole Punch Kamera, links oben, nicht weiter störend, aber neu bei Tablets. Dafür die Bezels, also der Rahmen außenrum, auf ein absolutes Minimum beschränkt. Allerdings gut, dass hier Huawei nicht komplett auf den Rahmen verzichtet hat, denn bei einem Tablet wäre das nicht sehr gut, denn das Ding muss man auch richtig halten und bei der Größe von 10,1 Zoll wäre das dann doch etwas umständlich bzw. unmöglich ohne Rand. EMUI. Oder halt erstmal was anderes noch. Die Frage, die diesen Monat auch aufgetaucht ist, ist, bringt Huawei nun Harmony OS auf seine Smartphones? Langsam haben die Verantwortlichen bei Huawei die Schnauze voll, ja, mit dieser Unsicherheit. Und jetzt wurde hier eigentlich ein klarer Hinweis gegeben, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis Harmony OS jetzt doch auf Smartphones kommt. Dieses Hin und Her ist etwas verwirrend. Warum die Taktik angewendet wird, dürfte klar auf der Hand sein. Man möchte sich auf der einen Seite Google nicht verprellen, falls die Handelsbeschränkungen dann doch irgendwann dauerhaft ausgesetzt werden gegen Huawei. Dann will man sich eben mit Google nicht verscherzt haben. Auf der anderen Seite ist die permanente Unsicherheit vorhanden, die eben dazu führt, dass jetzt immer mehr Leute bei Huawei sagen, pfeif auf Google, pfeif auf Standards Google Services, wir machen alles selbst Und das heißt dann letztendlich, wir machen ein eigenes OS auf Android basierend, sodass die Apps kompatibel sind. Und das nennt sich dann eben Harmony OS. Ja. So wird es dann wohl auch passieren. Ja, die EMUI 10 bzw. Android 10 Auslieferung für die bestehenden Geräten, die gehen jetzt auch in die volle Verbreitung rein. Die P30-Serie hat bereits diese Sachen oder dieses neue System bekommen. Oder wird gerade eben jetzt ausgeliefert. Auch das Honor View 20 ist sehr zu meiner Sorge auch auf dieser Liste von Updates, die jetzt bereits schon ausgeliefert werden. Und zwar die Vollversion, also nicht die Beta-Version, sondern die Vollversion. Das heißt, ich werde es wohl in den nächsten Tagen bekommen. Also wenn ihr nächste Woche vielleicht eine verspätete Sendung vorfindet, dann hat es möglicherweise damit zu tun, dass bei mir nichts mehr funktioniert. Ja, weil die Sendung ja komplett mit dem Smartphone eigentlich gemacht wird. Ja, also die Updates sind im Kommen und man wird auch hier jetzt nicht mehr lange warten müssen. Es rollt hier geradezu hin und her. Die Messages von Updates, also P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X, Mate 20RS, 20X 5G, Mate 10, 10 Pro, Mate 10, Mate RS, P20, P20 Pro, Nova 5 Pro, Nova 4, Nova 4E. Und bei den Honor-Geräten ist es V20 Pro, also View 20 und das 10er View 10 wird demnächst kommen. Erstmal ist jetzt das Honor View 20 dran und vermutlich ebenfalls noch im November kommt dann aber auch das Honor View 10 mit dran. Andere wie das 9X, 9X Pro werden folgen im Dezember. Ja, so sieht's aus. Gut. Yay, yay, yay. Was haben wir denn jetzt noch? Das Honor View 30 taucht in zwei kurzen Videos auf. Hab ja letzte Woche schon einiges darüber erzählt. Guckt euch das mal an, wenn ihr es sehen wollt, wie das aussieht. Diese Videos sind wohl echt. Von daher, yep, das ist so ein Teaser, ein Official Teaser. Also ja, die sind echt. Und dann könnt ihr das schon mal sehen, wie die Dinger aussehen. Sonys neues Flaggschiff, da gibt es jetzt erste Leaks darüber. Angeblich sind es Live-Pictures, also echte Bilder von dem Xperia 3, das 2020 erscheinen soll. Wenn es denn stimmt, dann wird weitestgehend der Design-Language folgen. Allerdings wird es wohl ein in sich gebogenes Display sein, also faszinierend, also oben und unten ist das Telefon quasi dicker als in der Mitte. Sehr, sehr interessant. Damit würde es ein komplett neues Gefühl sein, wie man das Teil in der Hand hält. Wenn das hier der Wahrheit widerspricht, können wir uns auf einiges gefasst machen. Jetzt ist dann nur die bange Frage, sind dann auch die 2020 Specs drin oder macht Sony wieder den Fehler? Also 2020, ne? 12 GB RAM beim Flaggschiff-Gerät wäre schon okay. 8 GB, weiß ich nicht, ob das noch okay ist, 2020. Also jetzt wäre es noch okay, jetzt wäre es sogar gut. Aber 2020, sagen wir mal Mitte 2020, nee. 10 GB, 12 GB wäre das schon gut. Und natürlich ordentlich Storage ab 256 GB Storage. Und ich bezweifle, dass das Sony liefert. Sony-Geräte, die Android 10 bekommen, da habe ich hier eine Liste verlinkt. Das, da lasse ich jetzt auch erstmal, sage ich jetzt erstmal nichts groß dazu, könnt ihr selbst mal angucken. Wenn ich das hier so runterleier, kann man sich eh kaum was merken, wie ich es eben bei Huawei gemacht habe, ist eigentlich sinnlos. MediaTek, der Prozessorhersteller, der ist allerdings ziemlich groß im Geschäft, ohne dass die Leute wissen. Ja, genau. Wo sind die drin? In eurem Amazon Echo beispielsweise, im Fire TV Stick, im Echo Show, ja, in vielen Audiogeräten, Smart Speakers und. Also MediaTek ist ja, wie soll ich denn das ausdrücken? Eigentlich der meistgenutzte Prozessor bei solchen Gadgets. Und das ist so richtig stillschweigend passiert. Bei TV-Geräten beispielsweise, 70% aller TV-Geräte, die verkauft werden, ist MediaTek der Chip-Lieferant. Unglaublich, ja. Wahnsinn, das macht ungefähr 2 Milliarden TV-Geräte, die mit MediaTek-Prozessoren ausgestattet sind. Ja. Und viele Router auch, Wi-Fi-Router, Blu-ray-Player und, werden mit MediaTek-Prozessoren ausgeliefert. Warum? Sie sind relativ stabil, sie sind kostengünstig und sie sind performant genug, um die angeforderten Aufgaben auch tatsächlich auszuführen. Gar nicht so schlecht. MediaTek, der heimliche Star, ja, im Wohnzimmer. Boah. Google fällt weit zurück bei Smart Speakern und Amazon zieht wieder davon. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gedacht. Ja, ihr wisst ja, Amazon war der Platzhirsch, dann kam Google und da habe ich ja auch ausführlich darüber berichtet, dass die Google Home Geräte dann auch Amazon Echo den Rang abgelaufen haben. Und zwar ziemlich deutlich, eine Zeit lang, wirklich ziemlich deutlich. Und das war damals ja wirklich faszinierend. Das hätte ich damals auch nicht erwartet. Aber auch nicht erwartet hätte ich jetzt, dass Amazon wieder vorbeizieht. Und zwar massiv vorbeizieht. Ja. Im dritten Quartal 2019 hat Amazon 10,4 Millionen Geräte ausgeliefert. Mit einem Marktanteil von 36,6%. Google ist 40% gefallen und hat nur 3,5 Millionen Geräte ausgeliefert und hat nur noch einen Marktanteil von 12,3%. Ja, Wahnsinn. Also, da hat Amazon wieder ganz schön zugelegt. Das mag daher kommen, weil Amazon ja jede Menge neue Geräte auf den Markt gebracht hat. Sogar ein Amazon Echo für die Steckdose. Ja, braucht kaum Platz, einfach in die Steckdose stecken und ihr habt ein Echo dran, fertig. Ja. Überall geht das. Und dann natürlich auch das Fire TV. Weiß nicht, ob das mit dazu zählt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall der Fire TV Cube zählt mit dazu. Und natürlich auch die großen Audioboxen für Leute, die das hauptsächlich mit Musik nutzen wollen. Und auch die Showgeräte, die haben ja eine breitere Palette bekommen. Also, schon ziemlich heftig, aber mich wundert es ehrlich gesagt auch, oder mich sollte es eigentlich nicht wundern, ich habe mich zwar gewundert, aber mich sollte es eigentlich nicht wundern, wenn ich zum Beispiel bei mir die Entwicklung sehe. Ich habe Google Home, Google Home Mini und mittlerweile sind die abgebaut, ja, und ich habe, Moment, muss ich mal zählen, 1, 2, 3, 4 Echo-Geräte. Ja, ein Echo Input, ein Echo Show, ein Echo Dot dritte Generation, ein Echo Dot zweite Generation. Ja, Wahnsinn. Da hätte es mir eigentlich ein bisschen dämmern, okay. Ne? Das wird wohl nicht nur mir so gehen. Nintendo und Sony Controller unter Android, wie es mit einem Nintendo Controller funktioniert, das habe ich mal verbunden, habe ich verlinkt hier, könnt ihr mal nachlesen, möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber es geht. Zumindest unter Android 9 auf dem Honor View 20 hat es wunderbar geklappt, auch mit einem PS4 Controller. Den PS-Button und den Share-Button zusammengedrückt halten, bis das so schnell blinkt, dann findet euer Smartphone diesen Controller, dort drauf tippen und schon ist es verbunden. Und dann könnt ihr das als Eingabegerät für euer Smartphone benutzen. Bei den Spielen, die es geht, ich habe es probiert mit Evoland 2, da geht es wunderbar. Ich habe es auch mit einem anderen Spiel probiert, das App der Woche war, Slaps und Beans, das Bud Spencer-Spiel, yeah. Aber leider, trotz Unterstützung von einem Xbox-Controller, da ist die App jetzt geupdatet worden, funktioniert es leider nicht mit dem Sony-Controller. Alle Buttons funktionieren zwar bei mir, aber der Analogstick ist nicht benutzbar und auch nicht das Digitalpad ist nicht benutzbar. Da geht es, erstmal die falschen Richtungen und zweitens kann man nicht links und rechts laufen. Also da muss erst noch eine Unterstützung vom Spiel her. Aber zum Beispiel Evoland 2 funktioniert vollkommen und komplett mit dem Controller von der PlayStation. Ja. Ja, bei vielen funktioniert übrigens Google Drive Backup auf einmal nicht mehr. Ja, eine sehr schwierige Geschichte, meiner Meinung nach. Und das ist stillschweigend passiert. Auf einmal machen die Handys kein Update mehr bei vielen Nutzern. Google schweigt, auch nach Anfrage von verschiedenen Redaktionen. Keine Ahnung, was das soll. Man kann das Update oder das Backup weder manuell noch automatisch machen. Und damit ist momentan für viele User keine Sicherung möglich. Also nur hoffen, dass nichts passiert, sonst sind die Daten weg und die Einstellungen. Mist, verdammt. Sowas sollte nicht passieren. So, dann komme ich jetzt zu der Community. Dort haben wir erstmal, ich konnte leider nur eine Auswahl heute machen. Ihr seht schon wieder, ist es so spät. Und zwar war erstmal was mit Updates. Und zwar hat der Chris geschrieben, dass man das UI jetzt auf Android 10 updaten kann. Also einige UI-Geräte. Und ich habe das natürlich mit Schrecken wahrgenommen, diese Nachricht. Chris schreibt dann, keine Panik, ich habe das Update provoziert, man kann vorzeitig updaten, kein Muss. Und dann schreibt Andreas, mir geht diese Updaterei in letzter Zeit immer mehr auf die Nerven. Warum werden die nicht im Hintergrund ausgeführt, ohne Interaktion der Nutzer? Kann man gerne auch die Option jetzt nach Updates suchen, aus jedwedem Programm OS entfernt werden? Wie viel Zeit der Mensch wie viel Zeit der Menschheit da entzogen wird durch manuelles Klicken und stundenlanges Warten. Ja, also natürlich, ich bin eigentlich die ganze Zeit ein Fan gewesen von den automatischen Updates. Habe ich ja auch mal als großer Vorteil bei Chromebooks genannt. Ja, man muss sich um nichts kümmern, es wird einfach, man hat immer das neueste System. Leider, seit Google so viel Mist produziert, sehe ich jedem Update mit Angst und Schrecken gegenüber. Und wenn man Angst hat vor jedem Update und vor dessen Folgen, dann ist natürlich schon gut, wenn man eine Option hat. Ich würde mir da lieber wünschen, dass man dann sagen kann, okay, automatisches Update im Hintergrund, egal was los ist, ja, mir egal, ich, und dann aber bitte auch anklicken, ja, ich verstehe, dass dadurch mein System auf einmal nicht mehr nutzbar ist, wenn ich morgens das Handy anschalte, weil das kann nämlich passieren, und, oder dann eben die andere Auswahl sagen, nee, ich möchte vor jedem Update erstmal informiert werden, ich möchte ein vernünftiges, Protokoll haben und was geändert wurde und dann will ich entscheiden, ob ich das Update sofort mache oder nicht. Ja. Sicherheitsupdates, okay, das ist was anderes. Die könnten wirklich im Hintergrund passieren, sofern es keine Funktionsupdates sind, aber sofern irgendwas geändert wird, was zum Beispiel Zugriffsrecht oder Ähnliches betrifft, dann bitte nur mit Zustimmung, sonst wenn man auf sein Gerät wirklich angewiesen ist, produktiv, und man macht auf einmal seine App auf und die funktioniert nicht mehr, nur weil Google gedacht hat, das ist jetzt böse, da über die API auf die und die Funktion zuzugreifen, ja, dann tut es höchstens die Hardware-Industrie ankurbeln, weil ich das Handy dann nämlich permanent an die Wand klatsche und mir immer ein neues kaufen muss. So, Fratzenbuch zum Bezahlen. Tatsächlich hat jetzt Facebook einen Bezahldienst hier offiziell angekündigt. Das hat der Chris geschrieben. Ja, was soll ich dazu sagen? Mit Facebook bezahlen? Niemals! Ja, niemals! Ja, erst steige ich wieder auf Bargeld um. Und die Spracheingabe lahmt. Auch das ist eine Geschichte. Der Alexander schreibt, bei mir ist die Spracheingabe am Handy sehr viel langsamer geworden. Ich habe früher immer Spracheingabe verwendet, weil ich damit deutlich schneller war als beim Tippen. Inzwischen gilt das nicht mehr. Oft habe ich schon fertig geredet, bis der gesamte Text erscheint. Dauert es noch fast 10 Sekunden. Gleichzeitig bemerke ich aber auch, dass weniger Fehler enthalten sind. Habt ihr sowas auch festgestellt? Ich nutze ein Galaxy S10 Plus in der chinesischen Version mit Exynos-Prozessor und ich verwende die Spracherkennung von Google, nicht etwa Bixby oder so. Der Chris schreibt da, also ich hatte das bei einem alternativen Keyboard, das auch auf die Google-Spracheingabe setzt. Allerdings kann es gut sein, dass es da eine offizielle gibt, die nur von Google genutzt wird und eine, die alle nutzen können. Aktuell nutze ich wieder das Google-Keyboard und da ist das Ganze wesentlich schneller. Ja, das kann tatsächlich sein. Es gibt tatsächlich zwei Arten. Ja, die eine ist offenbar besser als die andere. Und du kannst mal gucken, es gibt bestimmte Einstellungen hinsichtlich, ich glaube bei dem S10 Plus dürfte es schon vorhanden sein, diese Einstellung, bezüglich wie hier die Spracherkennung stattfindet, ob die Erkennung auf dem Gerät stattfindet oder wie früher immer in der Cloud oder rein in der Cloud, ja, wo man also dann zwingend eine Internetverbindung braucht. Und das kann natürlich auch ein Faktum sein, also was ich früher oft gemerkt habe, das hat sich bis heute natürlich auch nicht geändert, wenn ich bei mir im WLAN beispielsweise eingebucht bin, ist die Spracherkennung ratzfatz da, wunderbar. Sobald ich aber in schlechteren Netzen bin, die möglicherweise auch noch überlastet ist, also zum Beispiel alles schlechter als UMTS, dauert das Ganze Ewigkeiten. Die Version mit Offline geht meiner Meinung nach nur in englischer Sprache. Dann würde es offline gehen, auf dem Gerät die Spracherkennung. Da hängt es natürlich auch von der Performance ab. Das dürfte bei dir aber nicht der Fall sein beim Galaxy S10 Plus. Das ist schnell genug. Keine Ahnung, wie was da sonst noch für Sachen zum Tragen kommen, aber probier's mal auf jeden Fall mit dem Gboard. Das nutzt auf jeden Fall die direkte Erkennung und guck, dass du eine schnelle Internetverbindung hast. Und probier dann nochmal, ob das die Performance eventuell verbessert. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Unkonventionelle App, unscheinbar und weiß gar nicht, was man davon halten soll. Keymapper. Für was braucht man denn sowas, einen Keymapper? Naja, erstmal kann man die Volume-Buttons und die Navigationstasten neu belegen. Das ist ja schon mal was. Ja. Und zwar funktionieren die nicht immer in jeder App, denn die Apps können ebenfalls Änderungen da vornehmen und die würden dann wiederum diese Änderungen negieren. Ja. Aber wenn es geht, hat man eine schöne Zusatzfunktion, wo man zum Beispiel wichtige Programme direkt aufrufen kann. So, jetzt gibt es natürlich hier nur wenige Tasten bei einem Smartphone mittlerweile nur noch. Ja, also mir fällt jetzt eigentlich hier nur die Volume-Buttons ein, die vernünftig dann zu nutzen sind. Aber selbst das macht schon Sinn, wenn man oftmals die gleiche App startet. Also entsperren mit Fingerabdrücken, dann zum Beispiel Volume-Taste hoch und die Mail-App startet. Wupp, das ist auch nicht schlecht. Okay, aber richtig interessant wird es, wenn man Bluetooth-Geräte angeschlossen hat. Keyboards, Mäuse, ja, oder andere Geräte, Fernbedienung beispielsweise über Bluetooth. Ja. Und die können dann wirklich all möglichen Kram machen. Es gibt hier beispielsweise über AliExpress günstige Bluetooth-Geräte, Fernbedienungen, die an Android-Geräte gekoppelt werden können für 2, 3, 4, 5 Euro. Ja. Die Tasten könnt ihr dann belegen, frei belegen, ja, und könnt allen möglichen Kram mitmachen. Ihr könnt euch ein richtiges Launchpad machen, ja, oder Fernsteuerungen. Ja, und da bleiben dann kaum noch Grenzen offen, denn Keymapper bietet Zugriff auf sehr viele verschiedene Sachen. Zumindest die Version von F-Droid. Ich weiß nicht, ob es da andere Zugriffsbeschränkungen gibt bei der Play Store-Version. Habe ich jetzt nicht getestet, könnte aber sein. Denn hier ist sehr viel zu machen. Zum Beispiel auch das Ein- und Ausschalten von Wi-Fi, von Bluetooth. Ja. Play Pause dürfte da natürlich schon klar sein, von Medien beispielsweise. Ja. Auch das Muten von Geräten. Ja. Auto Rotate an- und ausschalten. Ja. Zwischen Portrait- und Landscape-Modus wechseln. Auch das ist eine interessante Sache, meiner Meinung nach. Screenshots erstellen. Ihr könnt, das ist wirklich eine Fudelei manchmal hier bei bestimmten Android-Geräten. Ja. Hier könnt ihr einfach ein beliebiges Bluetooth-Gerät nehmen und eine Taste von dem und könnt sagen, okay, wenn ich auf die Taste drücke, macht das Gerät einen Screenshot. Cool. Besonders, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, Berichte oder irgendwas über eine App, ja, habt ihr die App, die Fernbedienung hier in der Hand, ne, guckt die einzelnen Screen, okay, Screenshot, ja, Screenshot, zack, Screenshot und so weiter. Cooles Geschichte. Kamera kann geöffnet werden durch diese Sache, durch jede beliebige Taste und so weiter und so weiter. Noch viele andere Sachen und damit wird unglaublich viel möglich. Auch den Google Assistant kann man mit einer Taste beispielsweise öffnen. Wie genial ist das denn? Jetzt stellt euch mal so vor, ihr habt eine Bluetooth-Steuerung im Auto, ja, und belegt eine Bluetooth, eine Taste auf eurem Lenkrad oder an der Konsole mit diesem Programm, dass der Google Assistant geöffnet wird. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt eben euer Auto mit einem Google Assistant versehen. Wie genial ist das denn? Also, Möglichkeiten sind faszinierend und deswegen App der Woche für diese kostenlose Open Source App, die es bei F-Droid gibt. Ja. Die Version 1.16 ist momentan die neueste. Ja gut, viel mehr ist darüber nicht zu sagen. Open Source sagt eigentlich schon alles. Die App befindet sich natürlich in permanenter Entwicklung, ist dennoch schon sehr nützlich gestaltet, so dass es nicht allzu schwer ist, hier was Vernünftiges hinzubekommen. Und zum Download entweder, wie gesagt, bei F-Droid, in diesem F-Droid App Store oder im Play Store. Und ja. Damit könnt ihr dann alles machen. Faszinierend, habe ich kurzfristig entdeckt und ich war wirklich begeistert von den Möglichkeiten, die diese App bietet, wenn man sich das genau durchdenkt. Und ich habe zufälligerweise tatsächlich so ein kleines, ganz billiges Gamepad und Remote damals bestellt. Das habe ich ja mal getestet im YouTube-Kanal. Und dort kann ich dann hier alle Tasten belegen und kann dann eben diese Sachen tatsächlich, also diese Funktion tatsächlich nutzen. Wirklich klasse. Ich habe gerade hier ein Gerät für 5 Euro wertvoll ohne Ende gemacht. Wahnsinn. Also, Key Mapper nennt sich das Ganze. F-Droid oder Play Store Links findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf uncast.thenetcast.com, dort findet ihr die Links und Informationen und auch die Links zur Line-Community, wo ihr eben genannte Kommentare und so weiter loswerden könnt im Line-Messenger. Und denkt bitte immer, wenn ihr hier die Adresse aufruft, thenetcasts.com, uncast.thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!